Yeah. Sahne muss. Melli. Guck, denn ich bin auf der Suche nach nem Ausweg. Idole ertrinken im Meer aus Enttäuschung, nicht sie mit Aufsehen. Dieser Hunger schafft nur Bauchweh, Rückschläge kommen wie auf Bestellung, denn die meisten sind am Aufgeben. Wahrheit liegt hier zerrissen und die, die es wissen, nehmen Fetzen, Lügen, die sie ihr dann aufnähen. Und diese Ratten denken ernsthaft, sie seins, doch merken dann nur, mein Rap ist Science. Und sagen dann, voll Angst, leg den Stift weg, sei besser still, denn ich erinnere mich nur an das, was man vergessen will. Ich dachte, es sei ein Geschenk, Vorbildern zu begegnen, bis ich merkte, dass die meisten viel schwächer sind. Statt ein Diener in einem schönen Palast bin ich lieber in der Gosse, der Löwe der Stadt. Meine Raps, schlechte Witze auf einem Maskenball, nur um zu sehen, wer aus Höflichkeit lacht. Denk drüber nach. Statt zu klauen von der goldenen Tafel, teile ich mein trockenes Brot auf der Straße. Und jede Strophe ist bloß eine Gabe für die, die seit Jahren keine Hoffnung mehr haben. Denn statt zu klauen von der goldenen Tafel, teile ich mein trockenes Brot auf der Straße. Und jede Strophe ist bloß eine Gabe für die, die seit Jahren keine Hoffnung mehr haben. Warum kommen Kinder auf Drogen? Warum ist es so, dass man sein Leben kaufen muss und es sich sonst nicht lohnt? In den Industrieländern bin ich schwarz geboren. Schon als Kind wurde ich entfremdet, ich frag warum. So viel Fehlinformation, die Seele ist ein Slum. Warum stirbt dein Baby an Armut? Alle 3 Sekunden, wie viel Tränen hast du geweint? Ist dein Lächeln dir gelungen? Die Luft entweicht den Lungen und Glück wurde nie gefunden. Warum haben wir den niemals genug empfunden? Manche haben's gesehen und seitdem ist ihr Herzschlag unten. Warum kann man nicht erwarten, dass Menschen die Wahrheit sagen? Wenn Regierungen die Völker wie mit einem Kuss verraten, die Herzen liegen an der Biegung des Flusses begraben. Warum haben manche verloren, bevor sie begannen? Warum bete ich jeden Abend, um die Kraft zu haben? Warum kann ich am Ende nur fragen, warum? Statt zu klauen von der goldenen Tafel, teile ich mein trockenes Brot auf der Straße. Und jede Strophe ist bloß eine Gabe für die, die seit Jahren keine Hoffnung mehr haben. Denn statt zu klauen von der goldenen Tafel, teile ich mein trockenes Brot auf der Straße. Und jede Strophe ist bloß eine Gabe für die, die seit Jahren keine Hoffnung mehr haben.